Kundgabe 3640. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.12.1945. Segen der Diener Gottes in ihrer Tätigkeit. Alle meine Diener auf Erden segne ich, so sie für mein Reich tätig sind, so sie sich erlösend betätigen auf Erden, wo die Menschen sich in größter geistiger Not befinden. Ich statte sie aus mit Kraft, um für mich wirken zu können. Ich belehre sie, auf dass sie die Wahrheit verbreiten können. Ich löse ihre Zungen, so wie sie für mich reden, für meine Lehre und meinen Namen. Ich bereite sie also vor für ihre Mission, die einsetzet, nachdem ich mich der Welt offensichtlich kundgetan habe. Nachdem ich mit eherner Stimme zu den Menschen gesprochen habe, die mehr oder weniger als meine Stimme von ihnen erkannt wird. Dann werden sie ein großes Arbeitsfeld finden, Menschen, die in irdischer Not und großem Elend lechzen nach einem Wort des Trostes und des Zuspruchs, die eine Erklärung begehren, für das gewaltige Geschehen, das unsägliches Leid bringt und vielen Menschen das Leben kostet. Und dann sollt ihr ihnen diese Erklärung geben. Ihr sollt reden für mich und meinen Namen, für meine Lehre. Ihr sollt des bevorstehenden Endes Erwähnung tun und ihnen die große geistige Not vorhalten, in der sie schweben. Ihr sollt ihnen von meiner Liebe predigen und sie also zu mir hinführen, dass sie sich nun an mich selbst wenden und meine Hilfe begehren. Und ich werde eure Tätigkeit segnen. Ich werde euch Kraft geben, so zu reden, dass ihr Erfolg verzeichnen könnt. Ich werde ihre Herzen empfänglich machen für mein Wort. Ich werde ihnen helfen, ihre Sinne geistig zu lenken und durch euch reden, wie es ihren Seelen zuträglich ist. Denn es ist nur noch kurze Zeit, wo ihr wirken könnt, ungehindert durch weltliche Maßnahmen. Und diese Zeit müsstet ihr nützen und emsig tätig sein. Die Not um euch wird groß sein, doch erträglich für meine Diener, auf dass sie sichtlich meine Hilfe und Gnade spüren und mich und meine Liebe verkünden sollen. Und wer sie anhöret, wer sich belehren lässet im ernsten Willen, das Rechte zu tun, dessen Not wird gleichfalls offensichtlich gelindert werden. Er wird die Kraft meines Wortes, das ihnen durch euch gebracht wird, merklich spüren. Denn ich will es also, dass ich erkannt werde von jedem, der willig ist. Und darum benötige ich euch als meine Arbeiter, weil Menschenmund meinen Willen verkünden muss, weil ich nicht selbst offensichtlich in Erscheinung treten kann, wo die Menschheit ungläubig oder zu schwachen Glaubens ist. Ich benötige glaubensstarke Diener auf Erden, die mit mir selbst in Verbindung stehen und sich ständig Kraft holen für ihr Amt auf Erden, die wissend sind und überzeugt ihr Wissen verbreiten sollen denen, die es begehren, die in leiblicher und geistiger Not rufen um Hilfe. Und ich werde stets die Arbeit meiner Diener segnen. Ist sie doch von großer Dringlichkeit für die Errettung irrender Seelen. Und darum suchet, euch selbst zuvor so zu gestalten, dass ich euch völlig in Besitz nehmen kann, dass ich nicht den geringsten Widerstand mehr finde, so ich durch euch wirken will. Stärket euch ständig durch mein Wort. Gebt eurer Seele die Nahrung, die sie benötigt, um reif zu werden für die Aufnahme meiner selbst in eure Herzen, und dann lasset mich wirken durch euch, auf dass noch vor dem Ende ein Erlösungswerk einsetzen kann, dass die Seelen euch ewig danken werden, denen ihr Rettung bringet, in tiefster geistiger Not. Amen.